Ey. Mann, wie? Wie kann es sein? Pedos gehen frei, aber Räuber acht rein. Sag wie, wie kann man für den Faustkampf nicht Mann genug sein? Aber stechen geht leicht. Doch ich hab meine Ski-Maske. Nur die Dunkelheit und ich. Durch meine Ski-Maske. Kaputte Welt, ein Wort wird dein Messerstich. Bete wie du willst, aber niemand kommt und rettet dich. Vaterstaat lächerlich. Wie kann es sein, dass so ein Bastard kleine Kinder im Kellern? Alles nur so lange cool, weil man ja nicht hinsieht. Oder bis 10 Jungs ein Mädchen ins Gebüsch ziehen. Was für Ehre in einer ehrenlosen Zeit. Der Tod kratzt an meiner Tür und es hagelt wie ein Blei. Ich brauch keinen, der was regelt, wir regeln das allein. Maske auf, Licht aus und dann ganz einfach rein. Fremdes Blut an den Händen hält das Karma nicht rein. Doch diese Rechnung machen Gott und ich allein. Mann, wie? Wie kann es sein? Pedos gehen frei, aber Räuber acht rein. Sag wie? Wie kann man für den Faustkampf nicht Mann genug sein? Aber stechen geht leicht. Doch ich hab meine Ski-Maske. Nur die Dunkelheit und ich. Durch meine Ski-Maske. Immer zu, wenn ich die Ski-Maske aufziehe. Stehen am nächsten Morgen Bullen vor der Haustür. Zu viert wollen sich aufspielen. Maskiert wollen mich ausführen. Außer Kontrolle oder Gullideckelbande. Ich fick Mutter, bis ich Gummizelle lande. Zu viel Bella, Schüsse fallen auf Securities. Vitrinen hämmern dann rein in die SUVs. AK rund um Publik. Mit der AK in die Luxusboutique. Nachts mit Gesindel. Batzen in den Socken gebündelt. Hier fangen Flocken vom Himmel. Mann, wie? Wie kann es sein? Pedos gehen frei, aber Räuber acht rein. Sag wie? Wie kann man für den Faustkampf nicht Mann genug sein, aber stechen geht leicht. Doch ich hab meine Ski-Maske. Nur die Dunkelheit und ich. Durch meine Ski-Maske.